Verspannt sie der größte Kick für sie. Ist eine Krankheit. Das Geschwür dieses Planeten. Ihr seid wie die Pest. Jesus is on me. We'll be right back. kann wohl sein, dass sich seine Beziehung zu Schmerz etwas verschoben hat. Jetzt stand er auf. Genoss einen riesigen Cocktail aus Angst, Schmerz und Tod. Selbst herumzuschnitzen. Ein Schnitt hier, ein Stich da. Ins Nichts. Und dann ist da diese dunkle, holde Welle des Nichts, die ich öffne.